Rosemarie Seehofer. Maria, Christa Berndl. Rovo, ihr Sohn, Martin Sperr. Volker, Maxel Graf. Der Bürgermeister, Gustl Beierhammer. In weiteren Rollen Willi Schultes, Eva Feitel, Maria Singer, Michel Lang, Walter Sedelmeier, Ruth Kappelsberger, Herbert Kroll, Michael Lenz und andere. Regie Hermann Wenninger. Produktion Bayerischer Rundfunk 1970.